ich gerne mit. Ein kleines Stück darfst du mit mir gehen. Dem Fenster und sieh, wie die Sonne scheint, so wunderschön, so wunderschön. Alles glänzt, alles läuft perfekt. Du gibst mir Liebe, bin völlig perplex. Sieh einfach mit und genieße den Tag. Sing la la la la la la la und denk nicht nach. Lass spazieren gehen zum Badesee. Lass Gefühle raus, lass die Zeit stehen.